Die Krise dieser Welt ist eine moralische Krise und nur eine moralische Revolution kann diese Welt retten. Eine moralische Revolution zur Billigung der politischen Leistung der amerikanischen Revolution. Ausflüchte, Verdrehungen und Entschuldigungen helfen nicht länger. Die Gründerväter des heutigen Imperiums USA waren Amerikas erste Intellektuelle und bis jetzt ihre letzten. Deren politische Grundlinie müssen die Intellektuellen fortsetzen. Heute ist diese Linie verloren unter Schicht auf Schicht von Ausflüchten, Verdrehungen und Lügen. Die Gedankenverdreher von heute behaupten, dass der Grundsatz der Gründerväter Glaube und unkritische Zustimmung zur Tradition gewesen sei. Die Gewaltherrscher von heute behaupten, dass dieser Grundsatz die Unterordnung des Individuums unter das Kollektiv und seine Opferung für das Allgemeinwohl gewesen sei. Die Intellektuellen müssen die Welt daran erinnern, dass der Grundsatz der Gründerväter das Recht der Menschen auf sein eigenes Leben, auf seine eigene Freiheit und auf das Streben nach seinem eigenen Glück war. Das heißt, das Recht des Menschen allein für sich zu existieren, weder sich für andere noch andere für sich zu opfern. Es ist keine leichte Aufgabe und sie kann nicht über Nacht gelöst werden. Aber die neuen Intellektuellen haben einen unschätzbaren Vorteil. Sie haben die Realität auf ihrer Seite. Die Schwierigkeiten, die sie auf ihrem Weg antreffen werden, sind nicht Barrieren aus Stein, sondern aus Nebel. Der dichte Nebel passiver Zersetzung, durch den es schwer sein wird, einander zu finden. Sie werden keinerlei Widerstand antreffen, da eine Gegnerschaft in diesem Kontext intellektuelle Waffen besitzen müsste. Und was ihre Feinde angeht, so sollten sie deren Forderung erfüllen und ihnen den Himmel überlassen. Der nun folgende Prozess, eine neue Lebensphilosophie zu identifizieren, zu bewerten, zu akzeptieren und aufrechtzuerhalten, ist ein langer, komplizierter Prozess, der Denken, Beweise, volles Verständnis und Überzeugung benötigt. Aber es gibt zwei Prinzipien, auf die sich alle Menschen mit intellektueller Integrität und gutem Willen als Minimum und als Vorbedingung jeder Diskussion, jeder Kooperation oder Bewegung in Richtung einer intellektuellen Renaissance einigen können. Das eine Prinzip ist erkenntnistheoretisch, das andere moralisch. Sie sind keine Grundsätze, die nicht hinterfragt werden dürfen, aber bis ein Mensch sie nicht für sich bewiesen und sie akzeptiert hat, ist er nicht bereit für eine intellektuelle Diskussion. Siehe auch Die Waffe im Raum von Stefan Molyneux. Diese zwei Prinzipien lauten: A. Dass Emotionen keine Mittel der Wahrnehmung sind, vielmehr Mittel der Warnung oder Täuschung. Und B. Dass kein Mensch das Recht hat, körperliche Gewalt gegen andere zu initiieren. Das erste dieser zwei Prinzipien ist die Ablehnung der Psychoerkenntnistheorie des Gedankenverdrehers. Es bedeutet, dass man zwischen seinen Gedanken und seinen Emotionen mit voller Deutlichkeit und Präzision unterscheiden muss. Man muss nicht allwissend sein, um Wissen zu besitzen. Man muss nur wissen, was man weiß und von dem unterscheiden, was man fühlt. Und fühlen ist okay und wichtig. Auch muss man kein volles erkenntnistheoretisches System haben, um zwischen seinem eigenen Urteil und seinen Emotionen, Wünschen und Hoffnungen oder Ängsten zu unterscheiden. Wer behauptet, dass er das nicht kann, bekennt bloß, dass er nie gelernt hat, wie man seinen Verstand gebraucht. Die gute Nachricht ist, dass dies erlernbar ist. Und der unfähig ist, die Realität wahrzunehmen und zu bewerten. Dies kann ein psychologisches Problem sein, aber es wird zu intellektuellem Betrug, wenn solch eine Person an einer Diskussion teilnimmt und verlangt, dass man seine Ideen berücksichtigt. Diskussion, Kooperation, Übereinstimmung oder Verständigung ist mit Menschen, die Beweise durch Emotionen ersetzen, unmöglich. Das zweite Prinzip ist die Ablehnung der Psychoerkenntnistheorie des Gewaltherrschers. Wenn jemand das Recht beansprucht, körperliche Gewalt gegen jemanden zu initiieren, das Recht, seine Zustimmung durch Androhen körperlicher Zerstörung zu erzwingen, schließt er sich automatisch aus vom Reich der Rechte, der Moral und des Intellekts. Das vielleicht obszöne Erbe des Altruismus bei gegenwärtigen Intellektuellen liegt in ihrer nicht hinterfragbaren Akzeptanz von Gewalt und der Opferung anderer als normaler und notwendiger Teil einer Gesellschaft und in ihrer Weigerung, die Möglichkeit einer opferlosen, gewaltlosen Koexistenz und Kooperation in Betracht zu ziehen. Beachten Sie, dass solche sich Egoismus nur so vorstellen können, dass irgendjemand geopfert wird, und sie sich nicht jemanden vorstellen können, der eine solche Opferung als nicht in seinem Interesse ansieht. Dies ist natürlich ein psychologisches Geständnis über das Wesen ihrer eigenen Wünsche und über den Gewaltherrscher in ihrer Seele. Wenn solche erklären, dass sie keinen Unterschied zwischen wirtschaftlicher und politischer Macht sähen, das heißt zwischen einem Arbeitgeber und einem Räuber, gestehen sie die tiefe Angst eines Gedankenverdrehers vor der Realität, die bewirkt, dass sie einen Unternehmer mit einem Gewaltherrscher gleichsetzen. Man sollte annehmen, dass jeder Mensch, der den Titel eines Moralisten, Humanisten oder Intellektuellen beansprucht, sein Leben damit verbringt, ein Gesellschaftssystem zu ersinnen, in dem kein Mensch und keine Gruppe körperliche Gewalt gegen andere ausüben oder die Opferung anderer verlangen kann. Aber wenn wir uns daran erinnern, dass ein solches System ersonnen wurde und vor weniger als 100 Jahren existierte, wissen wir, wie wir die Unmenschen und Gauner des Geistes zu beurteilen haben, die sich weigern, es für möglich zu halten. Solange Menschen glauben, dass die Ausübung von körperlicher Gewalt gegen andere ein legitimer Teil einer organisierten Gesellschaft ist, sind Hass, Gewalt, Brutalität, Zerstörung, Abschlachtung und Bandenkrieg alles, was sie erreichen können und werden. Wenn körperliche Gewalt der letzte Schiedsrichter ist, werden Menschen gezwungen zu betrügen, zu konspirieren, sich in Gangs zusammenzuschließen und zu zerstören, um nicht zerstört zu werden. Dann gehen die Besten zugrunde, aber die Gewaltherrscher kommen an die Spitze. Es mag verständlich sein, dass primitive, wilde Stämme sich kein Leben vorstellen konnten, das nicht auf Gewalt zurückgreift. Und das blutige Chaos von Stammeskriegen war alles, was sie erreichten, so wie es jene demonstrieren, die sich noch heute auf dieser Stufe befinden. Und es gibt jene wilde Vorbilder, die friedfertig sind. Siehe dazu Jean Liedloff. Aber wenn Menschen in einer industriellen Zivilisation mit den Moralvorstellungen von Dschungelwilden leben wollen, mit Atomraketen und Wasserstoffbomben in ihren Händen, dann verdienen sie die Katastrophen, die sie heraufbeschwören. Der Rest, der nur noch folgt, ist nur Unterhaltung oder bestenfalls Wiederholung. Lassen Sie niemanden als Verfechter des Friedens posieren, wenn er irgendein Gesellschaftssystem fordert oder unterstützt, das in welcher Form auch immer körperliche Gewalt gegen Menschen ausübt. Lassen Sie niemanden als Verfechter der Freiheit posieren, wenn er das Recht beansprucht, seine Version einer guten Gesellschaft zu etablieren, in der einzelne Dissidenten mittels körperlicher Gewalt unterdrückt werden sollen. Lassen Sie niemanden als Intellektuellen posieren, wenn er vorschlägt, einen Verbrecher in die Position der letzten Autorität über den Intellekt zu erheben, oder wenn er die Kraft körperlicher Gewalt mit der Kraft der Überzeugung gleichsetzt, oder wenn er die Kraft der Muskeln gleichsetzt mit der Kraft der Ideen. Kein Verfechter der Vernunft kann das Recht beanspruchen, seine Ideen anderen aufzuzwingen. Kein Verfechter eines freien Geistes kann das Recht beanspruchen, den Geist der anderen zu zwingen. Eine rationale Gesellschaft, Kooperation, Übereinstimmung, Verständigung und Diskussion sind unter Menschen, die rationale Überzeugungen durch Pistolen ersetzen wollen, unmöglich. Wenn Menschen mit gutem Willen zur Errichtung einer rationalen Gesellschaft und der Aufrechterhaltung der Vernunft zusammenkommen wollen, Sollten Sie damit beginnen, dem Beispiel der Cowboys in Wild-West-Filmen zu folgen, wenn der Sheriff Ihnen am Eingang des Konferenzzimmers sagte: „Gentlemen, lassen Sie Ihre Waffen draußen." Alle Waffen, auch die rhetorischen Trugschlüsse, wir können uns einander helfen, sie zu erkennen. Wer dieses Minimum der Zivilisation akzeptiert, diese zwei oben genannten Prinzipien, wird den ersten Schritt auf dem Weg der Errichtung einer neuen Kultur im heutigen intellektuellen Vakuum getan haben. Der Ausgangspunkt ist dabei immer die politische Grundlinie der Gründerväter, namentlich vor allen anderen George Mason und Thomas Jefferson als Intellektuelle, die sie selbst damals noch nicht imstande waren, allen Menschen gegenüber zuzugestehen. Namentlich auch jene beiden als Herren über zahlreiche Versklavte. Doch schon damals wurde dieser Umstand, vielleicht absichtlich, versinnbildlicht mit Hilfe des Spaltes zwischen der heute vermeintlich so bekannten Pyramide des Novus Ordo Seclorum unten und dem Auge der Vorsehung darüber. Das Auge, für mich ein Sinnbild für den deutschsprachigen Ausspruch: „Und wäret der Anfänge, wenn ihr denn imstande seid, sie zu sehen." Doch das ginge hier zu weit und bleibt nun dem eigenen Studium überlassen. Danke für deine Aufmerksamkeit. Dies ist ein Exzerpt und die Quelle dazu ist Ayn Rand 2016 für den neuen Intellektuellen, eine Streitschrift gegen die pseudo-intellektuellen Verführer in den Medien und Universitäten. Seite 65 bis 71. Erschienen bei Mises.at. Titel der Originalausgabe: For the New Intellectual, von 1960.